إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، liebe Geschwister, das ist inshallah jetzt die vierte Sitzung mit den Sitzungen von der Erziehung, wie man erzieht und wie man erläutert. Und wie schon angekündigt, werden inshallah ich und der Ustaz Jaballah dieses Thema so behandeln, dass der Ustaz allgemein, wie man sich und was die Grundlagen von Terbiya, von der Erziehung und Erläuterung sind und die Punkte aufknüpft, wie man sich erzieht, wie man überhaupt dieses Thema behandelt. Und ich werde mich darum konzentrieren oder darauf konzentrieren, wie man die Kinder diese sozusagen Basis oder diese Säulen der Erziehung, wie man das an den Kindern bringt. Und wie auch ihr letzte Woche bei dem Ustaz gehört habt, wie wichtig der Tauhid ist und wie man sich nach dem Tauhid erzieht, wollte ich heute inshallah darüber sprechen, wie man die Kinder speziell den Tauhid beibringt. Und das ist sozusagen die größte Basis oder das Fundament überhaupt von Erziehung. Ohne den Tauhid bekommt das Kind gar keine Erziehung und hat man ihn nicht erzogen. Auch wenn man es schafft, wie auch das Kuffar schaffen, dass das Kind zum Beispiel nicht lügt, dass das Kind nicht stiehlt, dass das Kind sozusagen sich von Drogen fernhält. Dennoch, wenn man nicht den Tauhid, das Kind in ihn einpflanzt, dann hat man ihn nicht erzogen. Und hat man auch nicht das sozusagen Fundament oder überhaupt die Rettung für das Kind gegeben bei der Erziehung. Deswegen ist das Wichtigste, wie die Propheten angefangen haben, ihre Völker sozusagen dazu aufzurufen. Auch bei dem Kind ist das Wichtigste, womit man anfängt, den Tauhid sozusagen einzupflanzen. Und deswegen, Tauhid sollte der Vater und die Mutter sehr gut kennen. Weil, wie im Arabischen gesagt wird, فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِي. Derjenige, der bei dem etwas fehlt, der kann das doch nicht weitergeben an die Kinder. Deswegen, das Wichtigste ist, dass die Eltern so gebildet sind nach dem Tauhid, dass sie die Erziehung von Tauhid weitergeben können. Und wie man zum Beispiel diese schönen weisen Wörter von Luqman sieht in Surat Luqman, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Hier zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala, wie Luqman bei der Erziehung des Kindes in eine Ermahnung, in eine Sitzung, wo er ihn ermahnt, beibringt. Und das Wichtigste, und da sind sozusagen Wasaya, das heißt, das, was man ans Herz legt, das, was man einpflanzt, dass man sozusagen so wie ein Testament hat, dass das Kind sich daran halten sollte. Und als Allah subhanahu wa ta'ala die sozusagen Wasaya von Luqman aufgezählt hat, was er alles zu seinem Sohn gesagt hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala damit angefangen. Die allererste Wasiya von Luqman zu seinem Sohn, als er ihn ermahnt hat, oh mein Sohn, la tushrik billah, geselle Allah keinen bei. Das heißt, bei der Erziehung hat sozusagen Luqman mit diesem wichtigsten Fundament angefangen, dass man niemanden Allah beigesellt. Und das bedeutet, dass man den Tawhid bewahrt. Den Tawhid bewahrt von alles, was ihm widerspricht, von dem Schirk. Und dann erklärt ihn, wie gewaltig das ist, dieses Recht von Allah zu verletzen, was den Tawhid angeht. Dann sagt er, inna shirka la dhulmun azim. Wahrlich, der Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Dhulmun azim. Und auch in der gleichen Sura und auch in den gleichen Wasaya von Luqman hat er ihn wieder auch auf eine Art und Weise sozusagen zusammengebracht mit dem Tawhid. Sagt er, ja, Bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin, au fi samawat, au fi al-ard, ya'ti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Mein Sohn, wenn es eine, sozusagen, was Kleines, so eine Kern von Senf, ein Senfkern wäre, der versteckt wäre in ein Fels, oder in diesen Himmel, diese gewaltigen Himmel ist irgendwo ein Senfkern, ein Senfkorn. Oder in den Erde, so wird Allah das rausbringen. Das heißt, Allah zum Teil von Allah kann man nichts verstecken. Das ist etwas, was er jetzt einpflanzt in seinen Sohn, dass er weiß, dass Allah zum Teil beobachtet. Und dann bringt er ihn noch in Verbindung mit den Namen von Allah zum Teil und die Eigenschaften von Allah zum Teil. Inna Allah latifun Khabir. Das sind zwei Namen, die auf das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala hinweisen, wo er das Versteckte weiß. Wo ihn, sozusagen, der ist über alles kundig. Und das, was von Leuten versteckt ist, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala sichtbar. Und er kennt das, weiß, wo das ist und bringt das raus. Und deswegen hat auch Luqman durch diese weise Wasiyah, das Kind an Allah subhanahu wa ta'ala verbunden, dass man Allah beobachtet, dass man weiß, dass Allah Namen, Eigenschaften hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles kennt, was man tut, alles hört, was man redet, alles sieht, was man macht. Das ist sozusagen auch eine Kategorie von Tawhid. Tawhid von Namen, Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat das auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angewandt. Er pflegte, sich um die Kinder besonders zu kümmern. Vor allem diese Kinder, die später auch Gelehrte geworden sind. Muad war ein kleiner Junge, hat ihm vieles beigebracht. Ibn Abbas war ein kleiner Junge, hat ihm vieles auch beigebracht. Und beide Sahaba, die kleine Jungs waren und haben direkte Ermahnungen und Lehren vom Prophet Muhammad bekommen. Und das ist auch eine schöne Methode bei Kindererziehung. Was hat der Prophet Muhammad mit beiden gemacht? Die erzählen beide die Belieferung mit dem gleichen Anfang. Eines Tages nahm mich der Prophet Muhammad auf sein Reittier, auf dem Esel, hat er ihn steigen lassen. Das ist jetzt eine besondere Sache, dass er ein Kind mit sich nimmt und ihn hinter ihn steigen lässt. Und während sie am Gehen waren, also am Reiten waren, stellte er die Frage. Das hat er bei Muad gemacht und bei Ibn Abbas hat er das anders gemacht. Bei Muad, was hat er gesagt? Während er auf dem Esel des Propheten seinem Ried oder hinter ihm war, sagte er, ja Muad, weißt du, was das Recht von Allah gegenüber seinen Dienern ist und das Recht von den Dienern gegenüber Allah ist? Dann sagte er, Muad, aus Benehmen, und das sei ein Benehmen, was die Sahaba gelernt haben, wenn sie etwas nicht wissen, fangen sie an, nicht zu raten und über die Religion mit Vermutung zu reden. Der hat gesagt, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah, unser Gesandte, wissen es am besten. Und dann, laut anderer Überlieferung, hat er das mehrmals gemacht. Und diese Methode, das sollte man auch bei seinen Kindern anwenden, diese Methode führt dazu, dass das Kind neugierig wird. Was wird daraus? Was ist die Antwort? Ja, der fragt mich und ich weiß es nicht. Und dann fragt er mich nochmal, der geht weiter, fragt er mich nochmal. Jetzt setzt sich bei dem Kind diese Sache, ich will die Antwort wissen. Was ist das denn? Ist besser, als wenn du jetzt das Kind sagst, hör mal zu, das ist so und so und so und so und so und so. Vielleicht merkt sich das Kind etwas und vielleicht hat er gar nicht darauf geachtet. Ja, aber der Prophet Muhammad hat so eine Methode benutzt, wo er die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wo das Kind dann neugierig wird, die Antwort zu kennen. Nachdem er die Frage gestellt hat. Und Muad gesagt hat, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah, unser Gesandte, wissen es am besten. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dann die Antwort gegeben. Wo Mu'ad das sich dann sehr gut gemerkt hat. Hat er mit dem Recht von Allah angefangen, hat er gesagt, das Recht von Allah gegenüber seinen Diener ist, dass sie ihn dienen und niemandem beigesellen. Das ist eine Sache, was man dem Kind auf jeden Fall beibringen müsste. Und das Recht von den Diener gegenüber Allah, subhanahu wa ta'ala, dass er niemanden bestraft, wer ihm niemanden beigesellt. Ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem nicht mit dem Höllenfeuer bestraft, derjenige, der ihn niemandem beigesellt. Das ist eine Lehre, die Mu'ad radiallahu anhu vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genommen hat. Eine andere Lehre, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas auch so eine Lehre gegeben hat. Er war, riet mit ihm auf im Esel. Dann sagte er, O Junge, ya Ghulam, ihfadillah yahfadhuk. Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Der bringt ihm bei, wie man sich direkt an Allah subhanahu wa ta'ala binden sollte. Und heutzutage, wie Eltern darauf achten, dass das Kind nichts passiert. Womit fangen sie an? Mit materiellen Sachen. Alles, was Materie ist. Zieh dich gut an, damit du sozusagen von Kälte beschützt wirst. Und nimm diese Medikamente und mach das nicht und mach das nicht. Alles. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gibt ihn von Anfang an, wer alles in der Hand hat. Ihfad illa, bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Der gibt ihn direkt, wer alles in der Hand hat, wer wirklich bewahren kann. Und dann geht er weiter. Der geht er jetzt, wie man Allah bewahrt. Und dann sagt er, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Wenn du fragst, wenn du bittest, wenn du Dua machst, dann bitte Allah einzig allein. Mach Dua und wende dich direkt an Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Und wenn du um Hilfe bittest, dann bitte einzig allein Allah. Und wisse, jetzt gibt er ihnen auch einen Fakt, warum man sich an Allah wenden sollte. Warum Allah derjenige ist, der jemanden bewahrt. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ. Wisse, wenn die ganze Nation sich sammelt, dass sie dir etwas von Schaden bringen, sie können dir nicht schaden, außer was Allah vorgeschrieben hat. Und wenn sie sich sammeln, um dir was Gutes zu bringen, etwas, was Nutzen für dich ist, sie können dir nicht nutzen, außer wenn es Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Rufi'at al-Aqlam wa jaffat al-Suhuf. Zwei Wörter. Bringt er ihnen den Schicksal bei. Die Stifte sind aufgehoben. Welche Stifte? Die Stifte, die schreiben, was geschehen wird. Die sind schon aufgehoben. Das heißt, das Schreiben ist fertig. Das passiert nur noch, was vorgeschrieben ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jaffat al-Suhuf, die Tinte ist getrocknet. Das heißt, es gibt ein bewahrtes Buch bei Allah subhanahu wa ta'ala, wo alles drinsteht, was geschehen wird. Und so sollte man ein Vertrauen haben an alles, was geschieht, dass es nur mit Erlaubnis von Allah passiert. Und das stärkt die Bindung an Allah subhanahu wa ta'ala. Was hat hier der Prophet Muhammad sallam gemacht mit Ibn Abbas? Er hat ihm den Tawhid beigebracht. Den Tawhid, wie man Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt. Den Tawhid, das einzige Recht von Allah subhanahu wa ta'ala, das einzig allein Allah gebetet wird, Dua zu ihm gemacht wird. Das einzige Recht von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man das niemanden teilt, niemanden Allah zum Teil teilt mit in diesem Recht. Und wenn man um Hilfe bittet, das heißt, dass man all seine Angelegenheiten, die man machen will, es kann dir nur Allah darin helfen und verhelfen, das zu machen. Ohne ihn geht nichts. Und das sollte man auch als Tawhid verinnerlichen. Und dass man weiß, alles nutzen und alles schaden, das ist Rububiyyah von Allah. Das haben wir bei Luqman, Tawhid al-Asma al-Sifat, und bei dem Prophet Muhammad, ein Beispiel für was? Für Tawhid al-Uluhi. Und auch, wie wichtig es ist, das Kind den Tawhid beizubringen, dass man das Kind wissen lässt, was sind die Vorzüge von Tawhid. Das heißt, man braucht Methoden, wie man dem Kind beibringt, den Tawhid. Eine der Methoden, und das ist immer eine nützliche Methode für Erwachsene und auch für Kinder, dass man die Vorzüge von einer Sache sagt. Was hat man davon, wenn man Tawhid hat? Was bringt dir den Tawhid? Was bringt dir La ilaha illallah? Was bedeutet La ilaha illallah? Du bringst bei, was La ilaha illallah bedeutet. Aber bevor das Kind überhaupt zuhört, will er sozusagen die Vorzüge kennen. Ja, was habe ich davon, wenn ich La ilaha illallah sage? Erstmal, La ilaha illallah ist ein Grund dafür, dass Allah dadurch unsere Sünden tilgt. Das heißt, das macht die Sünden weg, wer den Tawhid hat. Und Tawhid nachdem man auch das Kind auch beibringt, was die Konsequenzen von Tawhid ist und was die Konsequenzen von Schirk ist, muss man wissen, dass Tawhid ein Grund ist, dass man ins Paradies kommt. Paradies ist etwas, was das Kind auf vereinfachte Weise erklärt bekommt, dass es unser Ziel ist, wo wir hingehen wollen. Und unsere größte Angst, dass wir das verlieren. Das Paradies. Und der Tawhid bewahrt einen von Höllenfeuer. Dass das Kind weiß, was das Höllenfeuer ist. Und die Ewigkeit im Höllenfeuer. Da der Tawhid bewahrt von Ewigkeit, von Höllenfeuer. Oder, wenn man sein Tawhid vervollständigt, dass man gar nicht in Höllenfeuer betretet. Und auch der Tawhid führt auch dazu, dass die anderen Sachen bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen werden. Das heißt, Tawhid braucht man, damit man die guten Taten, die man macht, dass sie bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen werden. Deswegen, Tawhid ist wie ein Baum, wie Allah subhanahu wa ta'ala ein Beispiel und ein Gleichnis gemacht hat. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Siehst du nicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala ein Gleichnis macht, ein schönes Wort, ein gutes Wort, und das gute Wort ist hier das Wort von La ilaha illallah. Wie ein guter Baum. Der gute Baum, hat der Prophet Muhammad erklärt, das ist die Palme, die Datteln trägt. Astuha thabit, die Wurzeln von einer Palme, die sind fest. Wir haben ja ein Gleichnis. Gleichnis von der Palme ist mit was verglichen? Womit hat Allah verglichen die Palme? Mit dem guten Wort La ilaha illallah. Wenn eine Palme eine feste Wurzel hat, wie ist das dann beim Gleichnis? Das gute Wort, wo ist ihre Wurzel? Wo ist Wurzel von der Palme? Ist in Boden. Und Wurzel von La ilaha illallah ist in Herzen der Menschen. Was entspringt aus der Wurzel? Er sagt, Geschichte Triebe, Asluha Thabit, er hat eine verwurzelte Wurzel, die fest ist, wo Farruha Fissama, die Zweige schießen im Himmel. Jetzt bei denjenigen, der das Wort von La ilaha illallah hat, wo ist die verwurzelte Wort La ilaha illallah in sein Herz? Wo sind dann die Zweige von La ilaha illallah, die Taten? Die Aussagen, ne? Das sind jetzt Zweige. Die schießen aus diesem Herz und kommt was raus. Es ist nicht ein Wort, der im Herzen bleibt und fertig. Nein, kommt jetzt was raus, schießt was in dem Himmel. Sagt, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. In jede Zeit früchtet dieser Baum. Und in jede Zeit früchtet dieses Wort von La ilaha illallah, früchtet was auf deine Zunge, auch in deine Taten. Und deswegen, das Wort von La ilaha illallah und der Tawhid ist was Gewaltiges, was daraus sehr vieles entspringen kann. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat ausgerechnet die Palme genommen, weil jedes Stück von der Palme, von der Dattelpalme, ist nutzbar. Jedes Stück, sei es die Blätter, sei es die Früchte, sei es die Holz und alles, was drumherum ist, ist immer zu nutzen. Und auch eine schöne Sache mit der Palme. Palme, wenn Wind kommt, es gibt Bäume, die vertragen keinen Wind, aber Palmen sind sehr fest gegen Wind. Und deswegen bei Fitna, das Wort von La ilaha illallah. Und diese, was aus La ilaha illallah entsprungen ist, diese starke Palme, wer diese La ilaha illallah richtig gepflegt hat, die schützt ihn von Fitna. Deswegen ein schönes Gleichnis, was Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat mit dieser Palme und was das sozusagen für Nutzen hat, dieses Wort von La ilaha illallah. Sehr große Nutzen. Und auch das Wort von La ilaha illallah und der Tawhid ist ein Grund für die Fürsprache vom Prophet Muhammad. Man bekommt die Fürsprache vom Prophet Muhammad durch den Tawhid. Und deswegen sollte man dem Kind den Tawhid mit dieser eine Methode beibringen. Durch Nutzen von Tawhid erklären. Dann hatten wir auch eine andere Methode, die Luqman, wo wir von Luqman das entnehmen können, dass man die Gefährlichkeit von Schirk erklärt. Zu verdeutlichen, was die Konsequenzen, was bringt der Schirk? Die Ewigkeit im Höllenfeuer, dass alle Taten zunichte gehen, was man Gutes gemacht hat, wird zunichte gehen. Das ist eine gewaltige Sünde, wenn man nicht damit aufhört und nicht das sein lässt. Und Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser gewaltigen Sünde trifft, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht vergibt und weitere Konsequenzen von den Schirk beibringt. Das ist auch eine Methode, indem man die Konsequenzen zählt von dem Schirk, damit man den Tauhid bewahrt und auch die Methode von den Vorzügen von Tauhid zu erklären. Dann gibt es noch andere Methoden, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder die wir auch aus dem Koran entnehmen können oder aus der Sünde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entnehmen können. Wie zum Beispiel, der Koran hat eine sehr schöne Methode gebracht, die sehr gut geeignet ist für Kinder. Der Koran ist voller Geschichten. Geschichte von dem Propheten, Geschichte von rechtschaffenen Leuten. Und diese Geschichten beinhalten Lehren. Deswegen ist gut für das Kind, dass man die Geschichten des Korans nimmt und dass man von den Geschichten vom Koran die Lehren von Tauhid nimmt, damit man das Kind beibringt. Ihr habt als Beispiel die Geschichte von Ibrahim. Wenn man das Kind die Geschichte von Ibrahim erzählt, was er gemacht hat und wie er sein Volk klargestellt hat, dass diese Götzen niemanden nutzen und keinen Schaden haben und wie sie sich nicht selber nutzen könnten, als er die zerstört hat und sie sauer waren und sie auch mit dem debattiert hatten, hatten sie kein Wort, was sie sagen konnten. Deswegen war auch die Konsequenz, als er die zerstört hat. Und die haben sie die ganze Zeit angebetet. Jahrelang haben sie die angebetet. Und dann, als er die zerstört hat, hat er einen Götzen, einen großen, gelassen, wie ihr die Geschichte kennt. Ja? Da hat er, haben die gesagt, haben die ihn zur Rede gebracht und haben sie gesagt, Ibrahim, warst du das, der das gemacht hat? Sagt er, nee, das war dieser Große. Ja? Frag ihn, was wollte er bezwecken, dass sie selber zugeben, dass diese Götzen nicht schaden und nicht Nutzen haben. Du weißt doch, dass sie nicht reden. Das war jetzt ihre Zugabe. Sie geben jetzt zu, dass diese Götter umsonst angebetet worden sind. Weder Nutzen noch Schaden hatten sie. Und deswegen wollten sie einfach nur die Rache machen, dass sie Ibrahim a.s. verbrennen. Und dann kommt wieder Tauhid im Spiel, der sich auf Allah richtig verlassen hat, obwohl sozusagen das ganze Volk gegen ihn ist und sie eine große Grube gemacht haben und großes Feuer gemacht haben und ihn in dem Feuer reingeworfen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der wirklich den Nutzen und Schaden in seiner Hand hat, hatte das Feuer befohlen, dass sie Ibrahim nichts antut. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn bewahrt von seinem Volk. Das zeigt, das ist eine schöne Lehre für den Tauhid. Und auch die anderen Geschichten, sehr viele Geschichten im Koran, die sozusagen auf den Tauhid hinweisen. Sogar, und das mögen auch die Kinder, sie mögen zum Beispiel so Tiere oder so weiter. Da hast du sogar ein Tier, ein Vogel, ein Hudhud. Wie nennt man den Hudhud auf Deutsch? Widerhof. Diese Vogelart war unter Kommando von Suleiman a.s. Und dann entdeckt diese Vogelart ein ganzes Volk, wie die zu der Sonne sich niederwerfen. Und dann bekommt er das Gefühl, wie wichtig das Tauhid ist. Und wie wichtig das ist, dass sie den Tauhid beigebracht bekommen. Direkt meldet er Suleiman, der eine große Armee hat und der sie zum Tauhid rufen kann, meldet er diese gefährliche Sache. Und war ein Grund, dass ein Volk in Tauhid reinkommt. Als Suleiman dann Kontakt aufgenommen hat und sie zum Tauhid gerufen hat und Alhamdulillah sind sie unter Macht von Suleiman gekommen. Das ist eine andere Geschichte. Und wenn man in Koran die Geschichte nach der Geschichte schaut, findet man sehr viele Lehren, die man dem Kind beibringt. Vor dem Schlafengehen vielleicht mal eine Geschichte erzählen. Manchmal zusammenbringen die Kinder auch oder andere Kinder von Nachbar oder so weiter, dass man so eine schöne Sitzung macht. Manchmal hat man auch so Bücher, wo eine Geschichte nach der anderen steht, aber achtet auf authentische Bücher. Und auch Methode, wie man dem Kind Tauhid beibringt, dass man bestimmte Situationen nutzt, wie der Prophet Muhammad auch immer eine Situation genutzt hat, für eine Lehre zu bringen. Deswegen nutzt man zum Beispiel, sitzt man am Essen. Und dann fragt man sich, woher kommt das Essen? Wie ist das zu uns gekommen? Irgendwann musst du das Kind erklären, ja, das kommt von Baum, das kommt von Tier und so weiter und so fort. Wer hat das erschaffen? Wer lässt Regen runterkommen und so weiter und so fort? Dann bindest du ihn immer an Allah. und auch, was man vor dem Essen sagt und was man nach dem Essen sagt, im Namen Allahs. Und dann nutzt du diese Gelegenheit, etwas Tawhid in diese Situation zu bringen. Ist das Kind gestolpert oder ist was passiert? Nutzt du diese Situation, ihm etwas über Schicksal zu erzählen oder über das Allah SWT das vorgeschrieben hat und Allah SWT meint es immer gut mit uns und so weiter. Dass man die Situationen nutzt, für den Tawhid beizubringen. Und vor allem, wir sind hier im Land, wo wir vieles vielleicht Falsches sehen. Man sieht vielleicht eine Kirche, man sieht jemand, der Falsches redet oder so weiter und so fort. Nutzt man die Situation aus, dass man das Richtige vom Islam beibringt, was den Tawhid angeht und was den Schirk angeht und so weiter und so fort. Dass man dann auch dem Kind beibringt und auch immun macht gegen das, was man vor sich sieht. Deswegen ist auch eine schöne Methode, dass man die Situationen nutzt, um sozusagen den Tawhid beizubringen. Und dann auch eine Sache, was vielleicht die Eltern falsch machen, die messen sich an ein Kind. Das heißt, wenn du jetzt im Unterricht bist und du hast sozusagen eine Lektion über Tawhid gelernt und du hast das richtig verstanden, du darfst jetzt nicht ein Kind an dich messen, dass du, wenn du jetzt mal einmal mit ihm gesessen hast und einmal über Allah geredet hast, dass das jetzt so festsitzt wie bei dir. Deswegen ist eine wichtige Methode, das ist auch eine Methode des Propheten, man muss dann das wiederholen. Geh nicht davon aus, dass jetzt die Information so sitzt, dass die sozusagen nicht mehr aus dem Kopf rausgeht. Wiederholen. Und auch, wenn man sieht oder wenn man auch die koranische Methode merkt oder die prophetische Methode, ist das nicht nur für Kinder, das Wiederholen, sondern auch für die Erwachsenen. Das Wiederholen verankert die Information. Das Wiederholen zeigt, wie wichtig diese Information ist. Und deswegen die Themen, die du mal durchgenommen hast, ab und zu mal wiederholen die Information, um zu die Information zu bestätigen und dann abfragen und dann nochmal die Antwort hören und in 2 Wochen auch mal wieder die Frage stellen. Wo ist Allah? Diese Frage zu den Kindern, zu sagen, wo ist Allah? Bis das dann immer sitzt und bis immer diese Antwort richtig kommt. Allah ist über den Himmel, über seinen Thron und das auch die Beweise vom Koran sagt. Das sind sozusagen Methoden, wo das Kind die Information sich verankert. Und auch der Koran hat auch eine schöne Methode, den Tawhid zu verankern, und zwar Gleichnis. Wir hatten eben ein Gleichnis, ein schönes Wort mit der Palme. Ja? Wir hatten auch Gleichnis, wie Allah SWT verdeutlicht, was die Leute, die jemanden anderen anrufen, außer Allah SWT, womit man ihre Tat zu vergleichen kann. Gibt es sehr viele Gleichnisse. Guckt man im Koran, wie Allah SWT dieses Gleichnis gemacht hat, dem Schirk oder dem Tawhid oder so weiter. Und dann bringt man auch den Kindern bei, guck mal, diese Sache ist wie die Sache. Zum Beispiel sagt Allah SWT, مَثَلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَ. Guck mal, wie Allah SWT ein Gleichnis macht. Diejenigen, die neben Allah SWT Leute anrufen und an seine Seite stellen, ist wie eine Spinne, die sich ein Haus baut. Und wenn du mit deinem Kind immer mal ein Spinnenhaus siehst, sagt er, wie stabil ist dieses Haus? Zeig ihm das. Huste mal auf ihn, auf dieses Haus. Und Allah SWT sagt, إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ. Die schwächsten Häuser überhaupt. Das heißt, wenn du jetzt Häuser von allen Tieren und allen Menschen und allen Kreaturen, die auf dieser Erde sind, die sie bauen, du findest nicht schwächer als das Haus von einer Spinne. So hat Allah SWT gesagt. Die schwächsten Häuser sind die Häuser der Spinnen. Deswegen zeigst du dem Kind, das ist ein Gleichnis aus dem Koran, wie schwach der Schirk ist. Ein anderes Gleichnis, Allah SWT sagt, يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ. Dieses schöne Gleichnis von Allah SWT. Allah macht ein Gleichnis. So sollt ihr zuhören. So sagt Allah SWT in Surat al-Hajj, letzte Seite. Diejenigen, die ihr neben Allah anruft, die können nicht eine Fliege erschaffen. Selbst wenn sie sich alle versammeln, erschaffen, ist zu groß. Dann kommt Allah SWT mit noch weniger. Wenn die Fliege jetzt auf dein Essen kommt, sie nimmt etwas von deinem Essen. Du kannst das nicht von ihr zurücknehmen. Aber wie schwach wir sind. ضعف الطالب والمطلوب. Schwach ist derjenige, der verlangt und von ihm verlangt wird. Und das ist ein Gleichnis. Wenn man das Kind zu verstehen gibt, wie bleibt dann bei ihm sozusagen das Bild von dem Schirk und die Teilung mit Allah SWT? Das ist eine Methode vom Koran. Und auch die prophetische Methode, die der Prophet benutzt hat, bei vielen Angelegenheiten, die er beigebracht hat. Und dann auch hatten wir das eben mit Mu'adh. Der hat die Frage gestellt, dann die Antwort gegeben. Manche Bücher, wenn ihr die findet, ihr findet zum Beispiel Kapitel und dann kommt sozusagen Text, zweite Seite Text, ja. Man kann sich nicht so konzentrieren. Aber manche Bücher findet ihr Frage, Antwort. Dann so kleine Passage, Frage, Antwort. Der gleiche Text, ja, den ihr vielleicht 2-3 Seiten, wo ihr euch nicht konzentrieren könnt, findet ihr bei Frage, Antwort leichter zu verstehen. Und so ist es eine gute Methode, die Aqida so zu vereinfachen, dass man dem Kind Frage, Antwort macht. Was ist Tauhid? Das ist eine Frage. Antwort, Tauhid, Allah einzig macht. Und so, wenn man den Tauhid und die Aqida so vereinfacht in eine Frage-Antwort, was dem Kind so mit knappen Wörtern erklärt wird, kann er sich das gut merken. Und deswegen kann man schon auch so Bücher benutzen als Lernmaterial für die Kinder, die vereinfacht die Aqida beibringen durch Frage und Antwort. Und jedes Alter sollten wir wissen, dass es sozusagen bestimmte Sachen beizubringen ist. Der Alter von 2 bis 4 Jahren könnte man die 3 fundamentalen Grundlagen geben, die im Grab gefragt werden. Das Kind kann gerade mal reden. Man Rabbuk, Rabbi Allah. Diese 2. Ma Dinuk, Dinul Islam. Man Nabiyuk, Nabiyyu Muhammad. Du kannst das immer wiederholen, mehrmals aufzählen. Allahu Rabbi, Al-Islamu Dini, Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi. Wird er etwas älter, da kann man noch weitere Sachen erzählen. Deswegen guckt man in jedem Alter, was man sagt, was man ihm beibringt, was bei ihm schon sitzen sollte von der Aqida. Dann sollte auch das Kind bei Alter, wo er schon unterscheiden kann, dass man die 3 Kategorien von Tauhid beibringt in vereinfachte Form, dass er weiß, was Tauhid al-Rububiyyah ist. Allah einzig machen, seine Herrschaft, dass wir glauben sollten und verinnerlichen sollten, dass Allah einzig allein der Erschaffer ist von alles, einzig allein der Besitzer von alles ist, einzig allein der lenkt, der tut, der beschert, der Rizq gibt, der Nutzen bringt, der Schaden abwendet und so weiter. Dann Tauhid al-Uluhiyya oder Tauhid al-Ibadah, dass Allah einzig allein das Recht hat, angebetet zu werden, dass er derjenige ist, den man anbeten darf und niemanden anderen dürfte man anbeten. Und dann nimmt man auch Beispiele von Ibadat, von Dua, von Salah, von Zakah, von Schlachten. Alles nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sehr wichtig, die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala dem Kind beibringen. Und jede Name, den man vereinfacht beibringt und ab und zu wiederholt und nachfragt, ja, was war nochmal Ar-Rahman, worauf deutet das hin? Und bei Namen und Eigenschaften gebe ich die Nasiha, dass man den Namen beibringt, dass er es auswendig kann. Dann die Bedeutung von diesen Namen und was alles wir bekommen haben durch diesen Namen. Und dann, was unsere Pflicht ist gegenüber den Namen. Diese 3 Sachen. Zum Beispiel nehmen wir den Namen Ar-Rahman, weist darauf hin, dass Allah subhanahu der Barmherzige, der Allerbarmer ist. Ist barmherzig mit allen. Und zu seiner Barmherzigkeit erzählst du alles, was zu seiner Barmherzigkeit ist. Dass er Regen fallen lässt, dass er leben lässt, dass er Gesundheit gibt, dass er beschert, dass er jeden versorgt und so weiter und so fort. Alles von seiner allgemeinen Barmherzigkeit und auch die Tiere, dass er die versorgt und so weiter. Das ist alles seine allgemeine Barmherzigkeit. Was ist unsere Verhalten und wie sollten wir uns verhalten, wenn wir wissen, dass Allah der Allerbarmer ist? Dass wir suchen, wie wir seine Barmherzigkeit bekommen. Durch was bekommen wir seine Barmherzigkeit? So, das sind alles Sachen, die bei dem Kind sitzen. Wenn er einen Namen sich merkt, was da alles dahinter steckt, dass er diese Name eine Bedeutung hat, dass wir auch uns zu verhalten haben gegenüber den Namen, dass wir die Barmherzigkeit ersuchen, dass wir auch selber mit den anderen barmherzig sind, dass wir wissen, wie wichtig die Barmherzigkeit für die Menschen ist. Und das ist ein Name. Und ein anderes Mal nimmst du einen anderen Namen und wählst du die Namen, mit denen man täglich zu tun hat oder die wichtig sind für einen zu kennen. Und das ist sozusagen bei Namen und Eigenschaften. Deswegen sollten wir, inshallah, dem Kind wichtig in jedem Alter das geben, was er von Tauhid wissen sollte und dass das verankert wird und dass wir auch in seinen Alltag verbinden. Wie zum Beispiel, das Kind bringst du ja auch andere Sachen bei, außer dem Tauhid. Aber wenn du die anderen Sachen beibringst, dann bring ihn wieder zum Thema Tauhid. Beispiel, du bringst ihn Azkar bei und die Azkar sind voll mit Tauhid. Der Inhalt ist voll mit Tauhid. Du gehst aus dem Haus raus und du nimmst auch die leichten Azkar. Wenn man rausgeht aus dem Haus, sagt man Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wie viel Tauhid steckt da drin? Nach dem Gebet sagt man Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta wa ta'alayta ya dhal jalali wal ikram. dann sagt man dreimal La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana al-hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahul din wa law kariha al-kafir. Wenn du jedes Mal etwas von den Azkar beibringst und das dann mit dem Tawhid-Thema wieder verbindest, verankerst du diese Bedeutung in seinem Herzen. Und dann beim Essen und dann beim Schlafen gehen und dann, wenn du auf Toilette gehst, wenn du rausgehst. All diese Azkar kann man mit dem Tawhid verbinden. Außer die anderen Situationen, wenn jemandem was passiert, wenn eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala kommt, ja, dass man das immer an die Dankbarkeit an Allah subhanahu wa ta'ala und auch nimmt man die Namen, die darauf hinweisen, dass man den Kind daran erinnert. Deswegen sind das sozusagen einige Methoden, wie man dem Kind auf den Tawhid erzieht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Aufgabe erfüllen lassen, dass wir die Kinder den Tawhid richtig einpflanzen und guckt, inshallah, die Vorträge über den Tawhid, wie man sozusagen gute Argumentationen hat, auch die Fragen, wenn die Kinder Fragen haben, wie man die Kinder beantwortet. Deswegen sollte man auch selber richtig mit dem Tawhid bewaffnet sein, weil es gibt viele Aberglaube. Es gibt viele Aberglaube, die unter den Leuten verbreitet sind, die nicht mit dem Tawhid zu tun haben. Deswegen muss man selber seine Informationen säubern, vor allem bei Frauen, weil bei Frauen gibt es vieles, was verbreitet ist, ohne dass man das gelernt hat oder dass das so von Sagen und so weiter verbreitet ist. Deswegen achtet darauf, dass ihr auch selber den Tawhid richtig habt, damit ihr das auch richtig an euren Kinder weitergibt. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.